Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 7. Information. Entschuldigen, vermag die Dame mich freundlicherweise über den Verbleib der Pfeffergurken zu unterrichten? Eine Einschlichterin in ihren 50ern in dunkler Arbeitskluft mit festen Hüften und schwarz-rosa gefärbten Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, blickte Herrn S. auf einer Leiter stehend mit strengen, ungläubigen Blicke an. Der Herr sucht Pfeffergurken? So etwas gibt es ja nicht. Hat es noch nie gegeben. Jedenfalls nicht, solange ich hier arbeite. Ich empfehle Ihnen die normalen, süß-sauren Essiggurken, welche zu finden in Gang 8. Sie entschuldigen mich. Die ältere Dame unterbrach jetzt ihre Tätigkeit, legte eine Packung Trockengebäck zur Seite, ließ die Leiter mittig im Gang stehen und entfernte sich in Richtung Lager, ohne sich erneut nach Herrn S. umzublicken. Ha, Pferdefrau, was wissen die schon? Dachte sich dieser verdrossen. Seine ansonsten eher zurückhaltende Person nahm nun allen Mut sowie Unmut über seine derzeitige Situation zusammen und suchte erneut die Konfrontation mit einem Regalschlichter. Der junge Bursche, scheinbar ein neuer Gehilfe, hatte Pusteln im Gesicht, trug eine zerrissene Jeans und ein dunkles Trikot. Er kniete vor einer Kiste mit Bananen, jedoch ohne irgendwelche Schlichtungstätigkeiten daran vorzunehmen. Na, großartig. Ein unfertiger Mensch, ein Regal schlicht in Ausbildung, stellte Herr S. angewidert fest. Der junge Mann müsse meine Person verzeihen, habe ich doch eine wichtige Frage an ihn zu richten. Ist dem werten Herrn denn unter Umständen der Verbleib der allseits beliebten Pfeffergurken bekannt? Der junge Bursche drehte sich nicht nach ihm um, meinte aber, er wisse nichts. Möglicherweise befindet sich das, was Sie suchen, dort drüben. Während er das sagte, zeigte er doch in keine genaue Richtung. Oder es war wenigstens einmal dort. Vielleicht aber trifft doch keines von beiden zu. An ihrer Stelle würde ich das Netz in dieser Sache zu Rate ziehen. Ja, das Netz weiß alles. Flüsterte der Bursche mit brüchiger, immer leiser werdender Stimme. Leise, aber doch lauter als das Flüstern des rätselhaften Burschen, konnte er es nun deutlich das süffisante Gelächter des Gerber Olgersen vernehmen. Ende des 6. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auku sukitoru kono hada o Asu wa ai no tame sasagemasu.